Kundgabe 4422. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.08.1948. Debatten. Einwände. Gegnerische Einstellung. Gottes Wirken. Lasset euch nicht in Zweifel stürzen durch Einwände, die den Geist meines Gegners verraten. Denn sie wollen die Wahrheit dessen antasten, das ihnen als mein Wort zugeführt wird. Sie werden ankämpfen gegen euch. Sie werden euch zu Lügnern stempeln wollen, zu Phantasten, die sich anmaßen, mich hören zu wollen. Sie werden so auf euch einreden, dass ihr darob schwach werdet und selbst in arge Zweifel kommet, die ich aber immer wieder zerstreuen werde durch mein Wort. Denn ich höre jedes Gespräch. Ich weiß um die Gedanken eurer Gegner und um die Sinnes- und Willensrichtung jedes Einzelnen. Ich weiß auch um euren Willen und eure Schwäche des Glaubens einem solchen Ansturm gegenüber. Und ich werde euch treu zur Seite stehen und euch nicht der Willkür feindlicher Menschen ausliefern. Ich halte schützend meine Hände über euch und spreche selbst durch euch, wo sich die Gelegenheit bietet. Und meinem Wort werden sie nicht standhalten können, denn von ihm geht Kraft aus, die in Bann schlägt, der dagegen ankämpft, so ich selbst die Wahrheit darbiete. Jeden Einwand werden meine Diener widerlegen können, denn ich werde euren Geist erleuchten, so wie dies notwendig ist für die Debatten, die mich und mein Wirken zum Anlass haben. Einwände müssen folgerichtig widerlegt werden. Es müssen die Gegner merken, dass der Sprecher voll und ganz zur Sache steht, dass ihm keine falschen Lehren entgegengestellt werden können. Und darum muss er auch verstandesmäßig tätig sein, und auf das er recht redet, muss mein Geist in ihm wirken. Ihr könnet also unbesorgt euch jeder diesbezüglichen Prüfung stellen. Ihr brauchet niemals zu fürchten, dass ich meinen Beistand euch entziehe. Ihr brauchet auch keine Fragen zu fürchten, denn ihr werdet stets die rechte Antwort wissen und wahrlich besser als die Fragenden, die zuletzt nur von euch belehrt worden sind, auch wenn sie euch nicht anerkennen wollen. Das Wissen, das ihr besitzet, ist so umfangreich, dass ihr auf jeden Einwand antworten könnet, und jede Antwort wird Geist verraten dem, der ernst und gewissenhaft prüfet, ohne Vorurteil und ohne Absicht zu verwerfen, was ihm unbekannt ist. Und so wird auch der Gegner dazu beitragen, das Denken der Menschen anzuregen. Und dann ist viel gewonnen, selbst wenn die Menschen nicht zugeben wollen, dass sie im Irrtum stehen. Wer ernsten und guten Willens ist, dessen Geist wird erleuchtet werden, und er wird erkennen, dass ihm nur reine Wahrheit geboten wird durch meine Liebe. Amen.